Schönen guten Tag, mein Name ist Thomas Franz. Heute ist Donnerstag, der 8. Oktober 2009, und ich möchte mit Ihnen einige Sachen besprechen, die nach meinem Dafürhalten recht wichtig sind. Ja, vor allen Dingen möchte ich darauf hinweisen, dass wir uns gegenwärtig in einer sehr, sehr entscheidenden Phase befinden, welche die Schattenregierung dazu nutzen wird, weiter ihre globale Agenda voranzutreiben. Und viele Zuschauer, die das jetzt gerade sehen, werden sich denken, was Weltregierung, Schattenregierung, was hat das alles, gibt es das überhaupt? Davon habe ich vielleicht noch gar nichts gehört. Und ja, und in den folgenden Minuten werden wir uns jetzt gemeinsam mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich denke, ein guter Aufmacher in dem Zusammenhang ist die Bundestagswahl 2009. Sie werden festgestellt haben, dass ja, die Fraktionen haben ja jetzt gewechselt. Es gibt ja jetzt Koalitionsgespräche zwischen der FDP und der CDU/CSU. Und man kann jetzt schon voraussagen, dass sich am Großen und Ganzen nichts ändern wird. Der globale Überwachungsstaat, der globale Kontrollstaat, das globale Gefängnis wird weiterhin aufgebaut, und der gläserne Bürger wird auch ja, diese Technik, den Bürger vollständig zu durchleuchten, der wird auch immer weiter vorangetrieben, und da werden Sie auch feststellen, dass die FDP sich nicht dagegen stemmen wird. Also die FDP ist genauso ja, kontrollwahnsinnig wie die CDU auch, wie auch die anderen Massenparteien. Werden Sie feststellen, dass sich da an dieser Agenda, dieser nationalen Agenda, die in Wirklichkeit eine globale Agenda ist, dass sich daran nichts verändern wird. Wir werden also weiter in diesen totalen Überwachungs- und Kontrollstaat wandern, wie auch bisher. Ja, vielleicht gibt es da jetzt zwischenzeitlich eins, zwei Eingeständnisse, wie bei den Internet-Stoppschildern, dass man sich da einigt, das wird zurückgezogen. Aber die maßgeblichen Kontrollinstanzen, der Staat, der immer weiter in die Freiheits- und Individualrechte, in die Privatsphäre des einzelnen Bürgers eindringt, diese Agenda wird natürlich fortgesetzt. Und das sehen wir besonders gut daran, dass es eine globale Agenda ist, weil diese Gesetze werden weltweit immer gleichzeitig eingeführt. Großbritannien ist da großer Vorreiter in aller Regel. Großbritannien führt die Überwachungssachen ein. Dies geht dann auf die Commonwealth-Länder, die anderen britischen Länder geht das dann über. Und schlussendlich landet das dann zeitnah bei allen westlichen sogenannten zivilisierten Ländern zum Schluss. Und ja, wir befinden uns dann alle unter dem Kontrollnetz des militärisch-industriellen Komplexes, des Konzernkomplexes und der Regierungen, die immer weiter in die Privatsphäre des Bürgers eingreifen. Dahinter steht eine, ja, eine Elite, die funktioniert hauptsächlich durch Konzernvertreter und multinationale Firmen und Stiftungen, welche agieren und den Politikern auch vorschreiben, welche Politik zu machen ist. Im Rahmen dessen möchte ich gleich zwei Bücher empfehlen. Die Weihnachtszeit steht ja bald bevor, und man braucht sich ja nicht immer den neuesten Flachbildfernseher oder andere Unterhaltungsmedien zu kaufen, sondern Sie können auch ruhig mal zum Buch greifen. Es gibt nämlich zwei Bücher, die recht gut beschreiben, wo die Reise hingehen wird. Das sind auch zwei ältere Bücher. Das eine ist von George Orwell und heißt 1984. Und das andere Buch ist von einem der Huxley-Brüder und heißt Schöne neue Welt. Und das ist genau die Stoßrichtung, welche wir jetzt erleben werden. Wir werden erleben, dass die Regierungen immer weiter ihr despotisches Gesicht zeigen werden, ihr tyrannisches Gesicht. und sozusagen mit dem Stiefel, mit dem Militärstiefel auf den Gesichtern der Bevölkerung rumtrampeln werden. Das haben wir jetzt auch gesehen in G20 in Pittsburgh, wo erstmalig Akustikwaffen gegen die eigene Bevölkerung verwendet wurden. Das kann sich jeder im Internet anschauen. Einfach mal danach suchen, Akustikwaffen und Pittsburgh. Das war schon spektakulär, wie diese weniger letalen Waffen dagegen die eigene Bevölkerung eingesetzt worden sind. Das ist das erste Face, das orwellianische Big Brother-Gesicht. Das erkennen Sie im Besonderen daran, also das absolute Ziel dieser Phase, dieser Big Brother 1984-Phase ist, dass die Familien total zerstört werden, dass die Regierung gewaltenmäßig, die weltweiten Regierungen, im Prinzip die Weltregierung die Gewalt an sich reißt und dann in despotischer Manier mit dummen Gesetzen und Regelungen und einem hohen Grad an Denunziantentum auf den Einzelnen einwirkt. Ganz wichtig dabei ist natürlich, die Familie ist zu zerstören, das ist mit auf der Agenda der Elite. Das Ziel ist nämlich, dass die Regierung dann durch große Telebildschirme auf sie einredet und sie herumkommandiert. Sie können das sehr gut sehen an dem in den 80er Jahren entstandenen Film Brasil mit Z. Schauen Sie sich den Film an, Brasil. Das ist eine Komödie, welche das praktisch vorwegnimmt, auch diese Entwicklung. Und da können Sie das nochmal in Form einer Komödie, können Sie sich das angucken, wie das schlussendlich aussehen wird. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase, die sich gleich daran anschließen wird, beziehungsweise mit der das überlappt, das ist dann die Phase der schönen neuen Welt. Das ist nämlich das Hauptziel der Eliten. Die Eliten, welche an über Generationen hinwegreichenden Machterhalt interessiert sind, die sind natürlich auch zusätzlich daran interessiert, dass ihr Machterhalt nicht ausschließlich oder fortwährend mit Gewalt aufrechterhalten wird, sondern die Eliten sind natürlich daran interessiert, dass die Bevölkerung selber sich auch in ihr Sklavendasein fügt. Und da ist das, die schöne neue Welt, das schöne neue Weltbuch von Huxley, ist da sehr lesenswert, weil darin darauf eingegangen wird, wie dies passieren soll, auch durch Gedankenkontrolle im Besonderen und durch Drogen. Also da gibt's, darauf hatte Huxley dann ja auch hingewiesen, dass die Gedankenkontrolle durch Drogen und die Herrschaft durch Drogen wesentlich effizienter ist als die Herrschaft durch Gewalt. Und schlussendlich wird es dann halt eine Mischung sein, was die Eliten für uns vorbereitet haben aus 1984 und Schöne Neue Welt. Und deswegen werden Sie sehen, dass sich gar nichts ändern wird, auch jetzt durch die Bundestagswahlen. Was sich ändern wird, ist, dass die Realitäten, die wirklichen Wirtschaftsentwicklungen und sozialen Brennpunkte nun von den politischen Kreisen immer deutlicher angesprochen werden. Die nächsten Bundestagswahlen stehen erst in 4 Jahren bevor. Und da können die Wahrheiten in dieser wirtschaftlich katastrophalen Zeit wesentlich deutlicher angesprochen werden. Wir sehen gerade, dass die Märkte immer noch katastrophal reagieren. Der Import und Export, das ja buchstäblich zusammengebrochen. Millionen von Kurzarbeitern, die nun sukzessive entlassen werden, was die unabhängigen und alternativen Medien bereits seit vielen Monaten gesagt haben, das zeichnet sich jetzt in der Realität ab. Die Konzerne gehen an die Öffentlichkeit und sagen, dass Tausende von Menschen entlassen werden müssen. Und das wird natürlich auch ein Teufelskreis weiter beschleunigen und in Gang setzen, der für die Nationalökonomie ein entscheidender Schlag ist. Und das ist eine Abwärtsspirale, die aktuell nicht aufzuhalten ist. Und zumal nicht mit dieser idiotischen Politik, wie wir sie von den Massenparteien ja vorgelebt bekommen, die eigentlich nur das machen, was sie von den Konzernen gesagt bekommen. Das ist, wenn man es systemisch betrachtet, ist es ein Faschismus. Die Konzerne sagen den Politikern, welche Gesetze zu erlassen sind. Also die Eliten entscheiden darüber, welche Gesetze zu erlassen sind. Und die Politiker beschließen dann diese Gesetze und führen diese dann ein. Da gibt es zahlreiche Beispiele darüber, wie das funktioniert. Zu erinnern sei nur daran an das Bankenrettungsgesetz. Das Bankenrettungsgesetz in Deutschland, das ist von einer Investmentbank verfasst worden. Oder es gibt auch viele Gesetze im, ja, im Technikbereich, die technische Fragen berühren. Die sind dann von Telekommunikationskonzernen oder Technikkonzernen sind die dann erstellt worden. Oder andere Gesetze werden von Rechtsanwaltsbüros und Steuerberatungsgesellschaften erarbeitet, die auch in massiven Interessenkonflikten steckten. Also der einzelne Bürger hat überhaupt nichts mehr zu melden. Und das ist auch die Entwicklung, welche wir in den nächsten Jahren auch massiv erleben werden. Das postdemokratische Zeitalter, das heißt, Sie als Einzelner, als Bürger, Ihre Interessen werden in keinster Weise mehr vertreten. Es geht nur noch um den Selbsterhalt und Machterhalt der Regierung und der Weltregierung. Und es ist eine Interessenvertretung für die Konzerne. Das werden wir erleben. Deswegen möchte ich Sie dringend dazu auffordern, auch selber aktiv zu werden. Sprechen Sie mit Ihren Mitmenschen darüber, über die aktuellen Entwicklungen und erarbeiten Sie auch eigenständig Lösungen und lassen Sie sich nichts vorschreiben. Also Sie haben genauso das Recht wie jeder andere Mensch auch, ein eigenes Meinungsbild zu haben und das auch zu vertreten. Und das ist einfacher, als es hört sich einfacher an, als es ist. Aber nehmen Sie diese Möglichkeiten wahr, sprechen Sie sich gegen Sachen aus, die nicht in Ihrem Interesse sind und vergessen Sie nicht, dass kein Mensch auf der Welt das Recht hat, über Sie zu kommandieren und sich über Ihre Freiheits- und Persönlichkeitsrechte hinwegzusetzen. Kein Mensch auf der Welt ist etwas Besseres als Sie. Und Sie haben auch die Möglichkeit, maßgeblich die Welt zum Positiven wie auch zum Negativen hin, aber jetzt in unserem Sinne zum Positiven hin zu verändern. Wir brauchen hier, in der Tat brauchen wir viel höhere Aktivität und viel mehr Engagement, um die Eliten in ihrem Machtwahn zu stoppen. Weil die Sachen, die ich bisher besprach, die sind ja noch, die sind natürlich auch sehr gravierend, aber sie sind noch harmlos, weil wenn wir uns die Religion und die Weltanschauung der Eliten anschauen, dann kann man das in einem Wort zusammenfassen, dass Eugenik, die Eliten sind halt daran interessiert, dass ein Großteil der Bevölkerung von der Erde verschwindet. Die Ökofaschisten und die Ökonazis, die haben dazu auch, ja, Hunderte von Berichten und Hunderte von Büchern geschrieben. Die Eliten, die Eugeniker, die Neo-Malthusianer haben das immer wieder gesagt, dass es viel zu viele Menschen auf dem Planeten gibt. Und deswegen gibt es seit vielen Jahren da auch schon gezielte Maßnahmen, einen Großteil der Bevölkerung auszulöschen. Das sehen wir daran, dass die Krebszahlen explodieren, dass andere Krankheitsbilder explodieren, ernährungsbedingte Krankheitsbilder explodieren, eine Vielzahl von Krankheiten die Bevölkerung mittlerweile überschwemmt. Und das ist in der westlichen Welt, das ist dann Softkill. Wir sind also umgeben von zahlreichen gesundheitsschädlichen Einflüssen, die laut gängiger Theorie gar nicht sein dürften, weil die Regierung uns ja liebt, die Regierung uns schützt. Aber dennoch ist es so, dass der normale Bürger, wenn er sich nicht selber darum bemüht, unzähligen Risiken ausgesetzt ist, wo sich da keiner drum kümmert. Also das müssen sie selber machen. Aber um von der Ebene des Einzelnen noch wegzukommen, hier sind natürlich große Pläne und große Agendas am Laufen, die einen Großteil der Bevölkerung reduzieren sollen. Also nehmen wir zum Beispiel die Planungszahlen der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen teilen uns ja mit, dass auch viel zu viele Menschen auf den Planeten leben. Da gibt es Hochrechnungen von den Vereinten Nationen bis zum Jahre 2300, wo der Bevölkerung riesig Angst eingetrieben wird. Wir wären im Jahre 2300, wären wir schon Billionen von Menschen und die Menschheit ist viel zu groß. Wir würden alle die Erde zerstören und ähnliches neomalthusianisches Eugeniker-Gesabbel kommt da von ja, dem Zögling der Eliten der antidemokratischen Vereinigung, auch genannt Vereinte Nationen. Bei den Vereinten Nationen gibt es da auch zahlreiche Denkfabriken, die sich nur mit dieser Thematik beschäftigen. Und es gibt auch viele andere Stiftungen wie den Optimum Population Trust, die ganz klar sagen, es gibt viel zu viele Menschen auf der Erde. Das sind die Milliardenbevölkerung von gegenwärtig 6 Milliarden Menschen, die muss dringendst reduziert werden auf ein Mindestmaß. Zum Beispiel nehmen wir jetzt den Optimum Population Trust im Besonderen. Das ist eine kleine Elite von weißen, mitteleuropäischen, aristokratischen Bürgern, die sagen, in 100 Jahren dürfen nur noch auf der Erde 2,5 bis 3 Milliarden Menschen leben. Ja, und das ist natürlich kein Wunschzettel der Elite, den die sich gegenseitig unter den Weihnachtsbaum legen, sondern da wird zusammengearbeitet mit Geheimdiensten, mit Denkfabriken, mit wissenschaftlichen Stiftungen in ein Konglomerat, um diese Pläne dann auch zur Vollendung zu bringen. Ich habe ja in einer meiner früheren Beiträge, habe ich ja zum Beispiel schon einige Softkill-Waffen angesprochen, wie hormonaktive Substanzen, elektromagnetische Felder. Wir sind mittlerweile umgeben von elektromagnetischen Feldern allen Ordens, die Auswirkungen auf organische, auf das Leben als solches sind noch nicht hinlänglich erforscht. Wenn Sie gerade ein Handy anhaben oder in einem elektromagnetischen WLAN-Feld sitzen oder ähnliches, Sie sind praktisch das Testkarnickel für die Eliten in einem Massenlangzeittest. Und wenn Sie davon schwere Krankheiten davon tragen, dann stört es die Eliten auch nicht. Weil, wie gesagt, denen ihre Religion ist, dass die Eliten, das ist die auserwählte kleine Gruppe mit den besonders guten Genen und der Erfolg gibt ihnen recht. Das ist ja das, worüber auch Plato schon diskutiert hatte in seinem Buch Der Staat. Gerecht ist der Vorteil des Stärkeren und dieser Gedanke der Eugeniker setzt sich auch in den ihren Planungsbeispielen fort, weil sie es geschafft haben, über viele Jahrhunderte die Macht zu erhalten, Geld zu akkumulieren, echtes Vermögen, Realwerte zu akkumulieren, haben sie bessere Gene als die normale Bevölkerung und daher haben sie auch das Lebensrecht und sie haben auch das Recht, den Großteil der Bevölkerung, also uns, wie Schafe zu halten und uns zu domestizieren. Und ja, wie das mit jeder Herde so ist. Wenn die Herde zu groß ist, muss sie natürlich auch dezimiert werden. Und in dieser Phase sind wir jetzt. Deswegen treten wir auch ein in das postdemokratische Zeitalter, wo der Einzelne und die individuellen Freiheits- und Persönlichkeitsrechte überhaupt nicht mehr zählen. Die werden jetzt sukzessive abgebaut. Der Startschuss dafür war 9/11. 9/11 ist ja auch von den Eliten inszeniert worden, um den weltweiten Überwachungsstaat immer weiter auszubauen und die Kriege voranzutreiben. Kriege gegen Länder, die noch nicht von den Globalisten total vereinnahmt waren. Und auch, ja, vor allen Dingen auch um dieses 1984 Big Brother Face, weiter mit aller Macht voranzutreiben. Und wir haben ja gesehen bei 9/11, dass danach praktisch wenige Tage und Wochen nach diesen Anschlägen der Eliten in New York, dass kurz danach weltweit überall die gleichen Sicherheitsgesetze eingeführt wurden und der gläserne Bürger, wie ich zu Beginn dieser Sendung ansprach, erstmal legitimiert wurde und moralisch-ethisch vertreten wurde, dass man den Bürger immer weiter ausspionieren kann. Das sieht man zum Beispiel auch an der deutschen Gesetzgebung. Wir erinnern uns zurück, vor wenigen Jahren hieß es, die Bundesregierung müsse ihren Ministerien und Behörden das Recht einräumen, die Konten der Bürger zu durchleuchten. Zu Anfang wurde als Ausrede benutzt, das wäre im Kampf gegen den Terrorismus. Und mittlerweile ist die Kontenabfrage eine Regelabfrage und es werden zigtausende Kontenabfragen jedes Jahr gestellt. Wir haben mittlerweile auch die Massenspeicherung von Kommunikationsdaten und anderen wichtigen Persönlichkeitsdaten der deutschen Bürger. Also unsere Persönlichkeits- und Freiheitsrechte, unsere Privatsphäre wird überhaupt nicht geschützt. Das wird alles durch die Massenmedien wird das alles noch forciert. Die Massenmedien hypnotisieren die Masse der Bevölkerung. Dass Netzwerke wie StudiVZ, wo die Menschen ihr komplettes Leben teilweise reinstellen, dass das bei den Jugendlichen immer mehr gehypt wird und immer mehr Anklang findet. Es gibt unzählige von Fernsehsendungen und Spielfilmen mit Katastrophenszenarien, wo die Menschheit sich selber zerstört, wo es zu viele Menschen gibt. Es gibt auch diese Katastrophenfilme, wo dann die Bevölkerung vom Militär angeschrien wird und rumkommandiert wird und in Lager gesteckt wird. Also das ist alles wissenschaftliche Manipulation, um das Massenbewusstsein zu steuern. In dieser wissenschaftlichen weltweiten Diktatur, die gegenwärtig eingeführt wird. Und wenn Sie das nicht wollen, wenn Sie sich dagegen aussprechen, dann müssen Sie sich auch für die Freiheit einsetzen. Die Freiheit, das wussten unsere Vorfahren schon, die Freiheit gibt es nicht gratis. Für die Freiheit müssen Sie Wort ergreifen, für die Freiheit müssen Sie kämpfen und für die Freiheit müssen Sie sich immer wieder gegen solche subversiven Gruppierungen, hier namentlich die Elite, müssen sich einsetzen, sonst geht ihre Freiheit verloren. Und wir wissen, wenn man bei Demokratien oder genauer gesagt bei einer Republik, wenn man bei einer Republik nicht aufpasst, dann entwickelt sich eine Republik immer in ein Imperium und beziehungsweise in einen zentralistisch-autoritären Staat. Und der autoritäre Staat tendiert dazu, man kann das praktisch als goldene Regel auch nehmen, der autoritäre Staat tendiert dazu, eigene Bevölkerungsteile, nicht nur fremde Bevölkerungsteile, sondern besonders auch eigene Bevölkerungsteile zu eliminieren, zu ermorden. Wir haben das gesehen am deutschen Nazi-Regime. Die deutschen Nazis, die haben auch einen Großteil der eigenen Bevölkerung, die regimekritisch waren, sind ermordet worden. Darunter Kommunisten, religiöse Pazifisten, aber auch andersgeschlechtlich ausgerichtete Homosexuelle, die sind alle ermordet worden. Und für die Regierungsfans unter ihnen sei nochmal ganz klar gesagt, die Leute, die die jeweiligen autoritären Systeme vorantreiben, die gehen als erstes mit drauf. Das haben wir gesehen bei den Nazis haben wir das gesehen an der Nacht der langen Messer. Da ist ein Großteil der der Nazi-Vertreter und der Nazi-Elite ist da auch ermordet worden. Das hängt damit zusammen, dass sie dass diese Menschen, die autoritäre Systeme für die Elite mit vorantreiben, dass diese Gruppe von Menschen auch ein hohes Maß von Idealismus hat. Und wenn diese despotischen Regierungssysteme dann tatsächlich eingeführt werden, dann sagen die, huch, so wollten wir das ja gar nicht haben. Wir hatten uns das ja alles ganz anders gedacht. Wir wussten ja nicht, dass hier die Leute abgeführt werden und dass wir hier praktisch in der Tyrannei leben. Und das sind also die Ersten, die sich dann gegen das System, was sie selber vorangebracht haben, dagegen wird dann halt Widerstand vorgebracht. Und deshalb sind das dann auch die Ersten, die umgebracht werden. Es gibt auch ein sehr interessantes Video, eine sehr interessante Doku. Die heißt The Soviet Story. Und darin wird auch dargelegt, wie zum Beispiel im Kommunismus ja das Gleiche, wie das bei dem real existierenden Kommunismus praktisch von Anfang an auch ganz wichtig ist, dass die obersten 20% der Bevölkerung, also alle, die eine Brille tragen, dass die und lesen können, dass die ermordet werden. Und das ist halt die große Gefahr, auch jetzt bei diesem weltweiten Gefängnisplaneten, der seitens der Eliten angedacht ist. Wie bereits gesagt, es geht hier vor allen Dingen um Eugenik, es geht hier um Machterhalt und um Ressourcen. Und die Elite ist halt der Meinung, dass viel zu viele Menschen von uns existieren. Und dagegen müssen wir uns wehren, da auch gegen den Raub, dem wir uns jetzt ausgesetzt sehen. Wir sind ja am Beginn einer weltweiten Depression riesigen Ausmaßes, was der Bevölkerung so auch nicht mitgeteilt wird. Die Bevölkerung wird halt weiterhin hypnotisiert von den Massenmedien. Die Massenmedien, die immer lügen. Die Massenmedien, die Interessen der Elite und der Konzerne verfolgen. Deswegen verlieren sie auch zunehmend an Glaubwürdigkeit. Aber bei einem großen Teil der Bevölkerung sind diese halt noch wirkungsrelevant. Das heißt, man lässt sich da auch willfährig hypnotisieren, insbesondere auch durch Fernsehen. Das ist eine Methode, die sehr erfolgreich ist zur Hypnose des Bürgers. Das hängt mit der Veränderung von Gehirnströmen zusammen. Wenn Sie Fernsehen schauen, fallen Sie praktisch in einen Hypnose-Tiefschlaf. Die Alpha-Wellen übernehmen dann. Und ja, und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie als Einzelner auch aktiv gegen vorgehen, mit Ihren Freunden drüber sprechen. Oder wenn Sie viel Fernsehen schauen oder mit Ihrer Familie viel Fernsehen sehen, einfach Ihren Fernsehkonsum reduzieren und dafür lieber mal das ein oder andere Buch lesen oder sich anderweitig informieren oder mit Gleichgesinnten austauschen. Und ja, also wie gesagt, wir stehen zurzeit hier am Beginn einer massiven globalen Wirtschaftsdepression, welche mit den gängigen Mitteln der Elite nicht aufgehalten werden kann. Der aktuelle Plan ist halt, dass noch mehr Chaos verbreitet wird, dass so viel Chaos verbreitet wird, dass die Weltbevölkerung zu den Eliten angekrochen kommt. Das ist ja das wunderbare Szenario, was sich die Elite immer wünscht. Die Elite wünscht sich, dass die Massenbevölkerung, die Herde, die Schafe, dass die angekrochen kommen, die domestizierten Schafe, also wir, dass wir angekrochen kommen und die Eliten bitten, bitte, bitte rettet uns. Also die Eliten haben uns ja erst in diesen Bockmist hier rein katapultiert und nun ist der Plan, dass wir halt zu denen gekrochen kommen und sie bitten, bitte, bitte rettet uns. Und dafür gibt es natürlich auch schon wieder zahlreiche Pläne, wie das stattfinden soll. Das ist zum Beispiel die Special Drawing Rights, also die Sonderziehungsrechte. Das ist eine künstliche Währung, die geschaffen wurde von der Weltbank. Und das ist zum Beispiel ein Szenario, was die Bevölkerung retten soll aus dieser sehr, sehr schweren Depression, in die wir ja jetzt erst hineinrutschen. Und das werden Sie verfolgen können in Ihrer Stadt, in Ihrem Dorf, wo Sie sich gerade befinden, werden die Veränderungen, die wirtschaftlichen Veränderungen sich in kleinen Schritten bemerkbar machen, wenn Sie da ganz genau darauf achten. Und es liegt natürlich auch in Ihrer Verantwortung, sich darauf eigenständig vorzubereiten. Also wenn Sie da Möglichkeiten haben, sich darauf vorzubereiten, und selbst wenn Ihre Möglichkeiten im Rahmen dessen auch nur sehr limitiert sind, sehr begrenzt sind, sollten Sie sich auf alle Fälle auf eine noch wesentlich schwerwiegendere wirtschaftliche und auch soziale Entwicklung in den Folgejahren einstellen. Ich hoffe natürlich, dass sehr viele Menschen aufwachen und erkennen, dass die Eliten diese Pläne verfolgen, wie wir sie gerade besprochen haben. Aber wie es so schön heißt, bereiten Sie sich für das Schlimmste vor und hoffen Sie das Beste. Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten, sich da entsprechend vorzubereiten. Schauen Sie einfach mal im Internet nach. Zivilschutz oder Victory Garden. Ja, also wenn Sie Möglichkeit haben, Gemüse anzubauen, hinten bei Ihnen auf dem Hof oder in Ihrem Garten oder vorm Haus, dann fangen Sie damit schon mal an mit Gemüseanbau. Und ja, vergessen Sie nicht, die Regierung, auch die Regierung sagt, jeder Haushalt sollte einen Nahrungsmittelvorrat von mindestens 2 Wochen haben. Und wenn das die Regierung sagt, dann können Sie sich sicher sein, dass das untertrieben ist. Deswegen bereiten Sie sich entsprechend vor. Denken Sie auch an Ihre Familienmitglieder, die zurzeit noch nicht über diese Tatsachen in vollem Umfang informiert sind oder da noch nicht das so kritisch sehen wie Sie. Da haben Sie auch eine Verantwortung als Zuschauer, da für Ihr engstes Umfeld zu sorgen. Vergessen Sie nicht, die Elite ist halt daran interessiert, die Familie zu zerstören, die Familie als kleinste soziale Einheit einer funktionstüchtigen, freiheitlich gesinnten Republik. Die Familie soll halt zerstört werden. Also kämpfen Sie dagegen an und denken Sie auch an Ihre Familienmitglieder bei Ihren Zivilschutzmaßnahmen. Das möchte ich Ihnen da noch ans Herz legen. Ja, okay. So viel für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.